Paragraph 41, Übung 4. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Lösen Sie diese Aufgabe bitte zuerst in Ihrem Heft und vergleichen Sie die Endungen dann mit denen von der Kassette. Ein Betrunkener fuhr gestern auf der Autobahn als sogenannter Geisterfahrer in der falschen Richtung. Dabei rammte er einen Bus. Trotzdem fuhr der Betrunkene weiter. Die Leidtragenden waren die Reisenden in dem Bus, meist Jugendliche, die zu einem Fußballspiel fahren wollten. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Ergebnis: ein Toter und 15 Verletzte. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer, ein Angestellter der hiesigen Stadtverwaltung, blieb unverletzt. Der Tote jedoch ist ein naher Verwandter des Fahrers. Dem Schuldigen, den man kurz nach dem Unfall stoppen konnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Betrunkenen wurde sichergestellt.